In unserem Hörspielprogramm auf NDR Info am Sonntagabend stellen wir Ihnen heute, meine Damen und Herren, das Hörspiel Metamorphose der Stille von Martin Burkhardt vor. Der in Berlin lebende Autor hat gemeinsam mit dem Musiker Johannes Schmölling eine Collage aus Sprache und Musik geschaffen, die die Rätselhaftigkeit des Sprechens und der Sprache umkreist. Ein Motiv, das bereits bei Günter Eich anklingt. Ein alter Mann resoniert über das Unaussprechliche, darüber, dass es nichts mehr zu sagen gibt. Und doch, obwohl dieser Monolog eine Art Abgesang ist, führt er nicht ins Verstummen, sondern dorthin, wo sich Sprache zu Klang verwandelt. So ist das Hörspiel Metamorphose der Stille nicht allein eine Versenkung in das Kopfinnere eines alten Menschen, sondern zugleich eine Entgrenzung, eine Reise in die Welt der neuen und unerhörten Klänge. Sie hören jetzt das im Riedstudio Berlin entstandene Hörwerk. Wiederholung. Mein Gesicht. Glauben Sie, Sie würden mich wiedererkennen auf der Straße zwischen all diesen anderen Gesichtern? Mein Gesicht. Es gibt einen Punkt, da verliert ein Gesicht seine Physiognomie. Was es überhaupt erst zu einem Gesicht macht. Seine Eigenheit und sein Gepräge. Und wenn dieser Punkt einmal erreicht ist, sieht dein Gesicht ganz und gar nichtssagend aus. Nichtssagend und alt. Das ist ein und dasselbe. Andererseits meine Stimme. Vielleicht ist meine Stimme noch das einzig Charakteristische an mir, das einzige Erkennungszeichen, woran Sie mich notfalls noch unterscheiden könnten von all den anderen dort auf der Straße. Allerdings, das wäre doch sehr unwahrscheinlich. Ausgesprochen. Unwahrscheinlich, dass Sie in diesem allgemeinen Passantengelärm ausgerechnet meine Stimme zu hören bekämen. Verstehen Sie? Es gibt einfach nichts mehr, was zu sagen sich lohnte. Nichts mehr zu sagen, verstehen Sie? Das Unaussprechliche. Das Unaussprechliche nimmt zu mit dem Alter. Weil nichts selbstverständlich mehr ist, bedarf alles einer Erklärung. Und weil nichts mühseliger ist, als zu erklären, wie es dazu gekommen ist, dass nichts oder so gut wie nichts mehr selbstverständlich ist, nimmt auch das Unaussprechliche zu. Das Schweigen. Verstehen Sie? Das Schweigen, das ist nicht einfach bloß die Abwesenheit einer Rede oder gar dumpf vor sich hin brütender Stumpfsinn. Sondern dahinter verbirgt sich in aller Regel eine hochkomplizierte Geschichte. Eine Geschichte, die so kompliziert ist, dass sie die angemessenen Worte nicht findet. Verstehen Sie? Das ist der Grund allen Schweigens. Sprachlosigkeit. Die vollendete Sprachlosigkeit. Dass mir zu all diesen Unsäglichkeiten, zu diesen Geschichten, die nichts mehr sind als eine einzige atemberaubende Geschichtsmonströsität, nichts mehr einfällt. Und zumal in Anbetracht meiner Kurzatmigkeit, meiner selbstverschuldeten Raucherkurzatmigkeit. Aber wenn es nicht einmal mehr das für mich gäbe, das wäre das Ende. Wahrhaftig das Ende. Gewissermaßen ist es die Zigarette, die mich am Leben hält. Diese kurze Spanne Zeit zwischen der einen und der anderen Zigarette. Mein Suchtverhalten, wenn man so will. Und überhaupt, nicht nur, dass die Zigarettensucht meine Lebenssucht, ja geradezu mein Lebenselixier ist. Darüber hinaus verdankt sich auch das, was so unverwechselbar an mir klingt, allein meinem Zigarettenkonsum. Meine Stimme. Hören Sie dieses leicht bronchiale Gerassel, wenn ich durchatme. Einmal tief durchatme, so wie jetzt. Das ist alles. Meine ganze Unverwechselbarkeit. Das Einzige, was mich überhaupt noch von all den anderen unterscheidet, ist meine Sucht. Und dass ich sie überlebt habe, bislang. Ein einziges Mal habe ich versucht, das Rauchen aufzugeben. Ich habe die Zigaretten aus dem Fenster geworfen, hinaus auf die Straße. Da habe ich mir gelobt, niemals wieder, nie wieder wirst du deine Freiheit, dieses kostbarste aller Güter, für eine lächerliche Zigarette verschleudern. Aber dann, nach 5 Minuten schon bin ich hinaus auf die Straße und habe mich nach dem Zigarettenpäckchen gebückt. Auf dem Asphalt zwischen den Füßen all der Vorübereilenden habe ich meine Zigaretten vom Boden aufgelesen und habe mich lächerlich gemacht. Schamlos und aller Anerzogen und Kultur zuwider bin ich von meiner Sucht auf die Knie gegangen. Eine lächerliche, ja geradezu anstößige Gestalt, so wie jemand, der in einer Mülleimer kramt. Aber in diesem Augenblick, da ich mein Gelübde gebrochen habe, auf den Knien und in aller Öffentlichkeit, da habe ich gewusst, das ist die Freiheit, dass ich nicht meiner Vernunft folgen werde, sondern allein meiner Sucht. Ich kann mich erinnern. Ja, ich erinnere mich dunkel, ganz dunkel. Da war etwas ganz anderes. Etwas, das jenseits einer Erinnerung war. Das jetzt noch sich anfühlt wie eine Zeit vor der Zeit. Oder eine Sprache vor aller Sprache. Ja, ich erinnere mich. Dunkel. Unauflösbarer Rest in meinem Gedächtnis. So, wenn wir uns umdrehen und warten gespürt, dass jemand anderer hinter uns steht, dieses Doppelgängergefühl oder die Ahnung, dass wir genauso gut zu jenem anderen hätten werden können. Nur, dass jener andere in unserem Rücken verkümmert ist im Laufe der Zeit. Vielleicht in dem Maße, indem wir uns zu uns selbst ausgeprägt haben. Und doch ist er da. Ein Schatten, der uns folgt. Wohin wir uns wenden. schwere Irrtum. Der Blick in den Spiegel. Jedes Mal eine Überwindung. Dieser haarlose, von ein paar übrig gebliebenen Flausen bedeckte Schädel. Verstehen Sie? Der ist mir mit einmal wie der Kopf eines Säuglings erschienen. Und tatsächlich, als ich es nachgeprüft habe, in einem Foto, war eine Ähnlichkeit da. Ich habe begriffen, das ist die Wahrheit. Und das ist mir so unwürdig. So überaus unwürdig und zutiefst demütigend vorgekommen, dass ich die Spiegel meide seither. Nicht wahr? Können Sie sich etwas Ärgeres vorstellen, als sich der eigenen Unvollkommenheit wieder anzunähern? Wieder zum Anfang? Zum allerersten Anfang zurück? Ein sprachgelehrter Affe. Alles in allen degeneriert und unfähig, wahrscheinlich auch nur einen einzigen Tag zu überleben in der Natur. Schauen Sie sich doch nur einmal um. Dann fragen Sie sich beim Anblick des Nächsten, Nächstbesten, ist das die Krönung unserer Schöpfung oder Gottes Ebenbild gar? Ist Ihnen niemals aufgefallen, im Zoo, dass alle Tiere sich ganz und gar würdig und angemessen benehmen, nur der Affe nicht? Das ist es. Man spürt die Nähe des Menschen. Thank you. Wir wiederholen uns immer wieder aufs Neue. Letztendlich ist unsere ganze Existenz wiederholen nach Jagd. Aber sie halten die Wiederholung immer wieder. Möglicherweise ist auch das Alte nur die Strafe dafür, was man gelebt hat. Wiederholung. Wir wiederholen uns immer wieder aufs Leben. Letztendlich ist unsere ganze Existenz nur ein Plagiat. Alles im Alter. Möglicherweise ist auch das Alter nur die Strafe dafür, dass man die Lehrer schreibt. Das Erstaunliche ist, dass ich gerade das Entlegenste, was ungreifbar weit in der Vergangenheit liegt, gestochen scharf vor Augen habe. Die Vorkriegszeit beispielsweise. Die Vorkriegszeit. Ich erinnere mich noch genau an die Zeit vor dem Krieg. So genau, wie ich beim Anblick der Fotografie, denen nun mehr lauter Tote zu sehen sind, noch die Gerüche spüre und diese erstaunliche Stille aus dieser Zeit. Und doch, obwohl ich noch die geringste Einzelheit vor Augen habe, kommt es mir vor, als ob alles damals schon zur Fotografie erstarrt gewesen sei. Eine Welt äußerster Reglosigkeit. Schon zu Lebzeiten erstarrt zum Angedenken für später, für die Erinnerung in diesem Augenblick. Und obwohl ich weiß, dass es nicht der Wahrheit entspricht, immer das Gefühl, dass niemand etwas gesagt hat dabei, sondern dass sie sich alle stumm nebeneinander aufgereiht haben für den Fotografen. Verstehen Sie? Es ist so still in meiner Erinnerung, dass wenn mir eine solche Stille tatsächlich zu Ohren käme, ich mich zu Tode erschrecken würde. Wahrscheinlich zu Tode. Allein sein. Verstehen Sie? Für mich gibt es gar kein größeres Glück, als allein zu sein. Oder doch zu spüren, wie es wächst in der Stille. einer Stimme, die nichts weiter ist als Gefühl, als Kunst, als allerhöchste Kunst. Hören Sie? Das ist der Gipfel der Kunst. Eine Stimme, die Zwiesprache hält mit sich selbst, in der äußersten Selbstvergessenheit, ganz für sich. Ich habe immer nur Selbstgespräche geführt, mich in der Sprache verheddert. Und in den Abgründigkeiten des Denkens verloren. Verstehen Sie? Ein Vernunftsmensch habe ich mich immer nur auf Krücken vorwärts bewegt, in der Hoffnung, nur ein einziges Mal dorthin zu gelangen, wo der Zweifel verstummt, wo es nichts mehr zu bedenken gilt. Nichts mehr zu verstehen. Verstehen Sie? Musik. Ich habe immer nur nach Musik gesucht. Nach einer solchen wunderbaren Stimme, die nichts anderes mehr ist als Gefühl, als Kunst. Als das, was mich von mir selber erlöst. Lange genug zuhören dabei und Sie werden begreifen, dass auch wir Automaten sind der Natur. Automaten, die atmen. Ein und aus. offensichtlich beim Atmen zuhört. Versteht sich? Sichtlich nur lange genug zuhören dabei. Sich beim Atmen zuhören. Verstehen Sie? Dich nur lange genug zuhören dabei. Und Sie werden begreifen, dass auch wir Automaten sind der Natur. Automaten, die atmen. Ein und aus. Atmen. Versteht Sie? Sichtlich. Lange. Ich gehe nur selten noch aus dem Haus. Und wenn, so setze ich, bevor ich das Haus verlasse, mein Ausgehgesicht auf, meine Unnahbarkeitsmine. Möglicherweise kommt Ihnen das befremdlich vor. Aber ich habe keinerlei Sehnsucht mehr nach Gesellschaft. Kein Bedürfnis danach, mein Leben mit einem anderen Leben in Einklang zu setzen. Ja, nicht einmal dazu, mich auszutauschen. Wörter. Verstehen Sie? Die Wörter haben ihre Bedeutung verloren für mich. Allenfalls ertrage ich sie als Geschriebenes, wo es mir überlassen bleibt, mir das Meine zu denken. Aber sonst ist es mir einfach nur unerträglich. Gewissermaßen bewegt sich mein Leben in geschlossenen Räumen. Allein in geschlossenen Räumen. Ein einziges Mal bin ich beim Arzt gewesen im letzten Jahr. Aber als mir eine Patientin ihre Krankengeschichte aufgetischt hat, ungefragt, da bin ich geflohen. Da habe ich mir vorgenommen, nie wieder wirst du krank. Früh morgens vor dem aufgeschlagenen Ei und der Zeitung fällt mein Blick auf das Salzfass und ich denke an den Tod. Ich werfe einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum der Plastikverpackung und plötzlich erfasst mich die Frage, ob ich es überleben werde, diesen Tag. Verstehen Sie? Die Banalität, diese vollendete Banalität. Früher als junger Mann, da habe ich mir das Ende allein als hochdramatischen Schluss, als ein Finale mit Pauken und Trompeten vorstellen können. Als jenen Augenblick, da die Geschichte sich einlöst, da alles zurücktritt und wahr wird in einem höheren Sinn. Jetzt hingegen, da sehe ich nur mehr das Salzfass, das Haltbarkeitsdatum, die Zeitung von heute. Und zugleich denke ich, das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Salzfass, eine Plastikverpackung, ein Stück Zeitungspapier. Und doch, so sehr ich mich darum bemühe, mir vorzustellen, dass all das plötzlich nicht mehr sein wird. Ich vermag es nicht. Ich sage, ich erwarte das Nichts. Trotz alledem ist es immer noch etwas, ein Wort. Verstehen Sie? Irgendwo auf dem Grund allen Denkens und aller Erinnerung bleibt etwas zurück. Eine ungefähre, luftige Zeichnung. Ein paar Striche vielleicht. Doch in der Abwesenheit der Schatten dessen, was war. Mein Unvermögen, das Nichts wirklich zu denken. Thank you. verblühen könnte, verblassen. Und allmählich verschwindet. So kennen Sie, verschwindet. Das ist ein Lied. Die Stimme. Nichts hat eine Rätselhaftigkeit der Natur. Ich werde noch eine Zigarette rauchen. Bitte nehmen Sie einfach keine Notiz mehr von mir. Beachten Sie mich gar nicht weiter. Und vor allem, vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe vorhin. Das ist meine Art, dass ich mir widerspreche. Unaufhörlich widerspreche. Ich bin nur ein alter Mann, der sich einfach nicht abgewöhnen kann, zu viel zu rauchen und zu reden. Aus bloßer Voreingenommenheit für das Leben. Ach, was sag ich? Aus kindischer Anhänglichkeit. Was sag ich? Aus kindischer Anhänglichkeit. Wir brachten das Hörstück Metamorphose der Stille von Martin Burkhardt und Johannes Schmölling. Sprecher war Hans Mardin. Mezzosopran Anne Hähnen. Komposition Johannes Schmölling. Text Martin Burkhardt. Klangdesign Johannes Schmölling. Realisation die beiden Autoren. Sie hörten eine Ried-Produktion aus dem Jahr 1987.